1. Als Joshua bereit sein Sehos Alter erregt hat, Clark got him, das zwar alte sei, aber noch immer weiter Teil des Lands nicht in Besitz genommen worden seien. 2. Zu den Gebieten, die noch erobert werden mussten, gehorten Albezirk der Feiliste soe das gesamte Territorium der Gesurita. 3. Diocese Gebiet erstreckt sich vom Fluss Sihor im Osten Ägyptens bis zur nordlichen Grenze von Ikren und wird den Kanraniten zugerechnet, einschließlich der Fundfürstentümer der Feiliste und der Region der Erweite. 4. Im Süden umfasst es das gesamte Land der Kanaaniter soe Mira, das den Seidenen gehort, bis hin nach Afeken der Grenze der Amoriter. 5. Ebenfalls dazu zählt das Land der Gibleiter und der gesamte östliche Libanon, von Bulgadem fast des Hermannsberges bis zum Eingang nach Hamat. 6. Gott versprach, Albewohner des Gebirges vom Libanon bis Misrepotmajim soe al Sidonir vor den Israeliten zu vertrieben, weshalb Joshua das Land nun per los als Erbe verteilen sollte. 7. Joshua erhielt den Auftrag, Diocese Territorium unter den Neunstammen und dem Halbenstamm Manus als dauerhaften Besitz aufzuteilen. 8. Die Stamm Ruben und Gad soe die anderhalfte des Stamms Manus hatten ihren Erbesitz bereits von Mose erhalten und zwar im Gebiet östlich des Jordans. 9. Territorium erstreckt sich von Arurum Ufer des Arnon und der Stadtin der mit des Tales über die gesamte Hochbeen von Medeba bis nach Dibben. 10. Es umfasst Zudem Alstadti des Amoritikenig Sihon, der in Hesbon regiert hat, bis hin zur Grenze der Ammoniter. 11. Orch Gilead, die Gebiet der Gesurita und Marschteiter soe das gesamte Hermannsberg und die Region Basin bis nach Salcha gehorten dazu. 12. Die Schloss das gesamte Königreich von Ogin Basin ein, der in Ashtarot und Edre Heshter und als einer der letzten Refater von Mos besiegt und vertrieben worden war. 13. Die Israeliten vertrieben jedoch die Bewohner von Gesur und Marchat nicht, weshalb dies Volker bis zum heutigen Tag inmitten der Israeliten leben. 14. Dem Stamm der Leviten hingegen wise Mos keenen Landbesitz zu, da Gott, der Herr Israels, Jemmer seiner Zusage selbst Erbe ist. 15. Mos hat den verschiedenen Sippen des Stamms Ruben ihren Juligen Anteil am Land zugewiesen. 16. A Gebiet umfasst die Region von Arurum Arnon Ufer und der Stadtim Tal bis hin zur gesamten Hochbeen bei Medeba. 17. Dazu gehorten Hesbon und Aldas Uge Horigenstadti in der Ebeen, Y Dibben, Bamatbol und Betbolmien. 18. Ibenso Phelan Jaza, Cademart und Mephart und den Stam Ruben. 19. Weitere Stadti Weren Kurgetime, Sibma und Zeret Shahar, das auf einem Berg in der Talbeen liegt. 20. Orch Betpir, die Abhange des Pisga und Betjeskimot wären Teal Eyes Territoriums. 21. Dies Amfastel Stadti der Hochbeen und das Gesamte Reich des Amoritikenig Sihon, den Mos Zusammen mit den Midianitischen Fürsten besiegt hat. 22. Waren dieser Kampf vertobten die Israeliten Orch den Warsager Beilim, den Sohn Beers, mit dem Schwert. 23. Die westliche Grenze der Rubeniten bildet der Jordan, dies war der Rechtmassage Erbesitz ihrer Sippen einschließlich der Stadti und Dorfer. 24. Mos teilte auch dem Stamm Gad und seinen Sippen ein entsprechendes Gebiet als Erbe zu. 25. Territorium beinhaltet Jaser, samtlich Stadte Gilead und die Hälfte des Lands der Ammoniter bis nach Aror Ostlich von Rabba. 26. Es erstreckt sich von Hesbon bis Ramat Mizpe und Betanim soe von Mahanajim bis zur Grenze von Leibbir. 27. Im Tal gehorten Bet Haram, Bet Nimra, Sukkot und Zaphon dazu, der Rest des Reichs von Sihon, wobei der Jordan die Grenze bis zum See Kinneret bildet. 28. Dies war der Erbesitz der Sippen des Stamms Gad, bestehend aus ihren Städten und den des Uge Horigen Siedlungen. 29. Mos wise auch der Hälfte des Stamms Manus und deren Sippen ein Gebiet als Erbe zu. 30. A Land erstreckt sich von Mahanajim über Gans Basin, das Reich Ochs, einschließlich der Sechzig Zeltdorfer Joies. 31. Zudem erhielten SIE. Die Hälfte von Gilead soe die Stadti Ashtaroth und Edrei, dieser Besitz were den Nachkommen Mashirs, des Sohns Manuses, zugeteilt. 32. Die sind die Gebiet in den Steppen von Moab, die Mose Ostlich des Jordans gegenüber von Jericho als Erbe verteilt hat. 33. Dem Stamm Levi Jedoch gab Mose keinen Landbesitz, da der Herr, der Gott Israels, Erbe ist, genau wie es ihnen versprochen hat.